Feeling so some dingin' now, yeah. Fick auf die Charts, ich will Geld sehen, ansonsten renn ich in ne Bank, ja. Scheiß mal auf Hype, ich will nur die Scheine und verlier den Verstand, ja. Ja. Fick diese Welt, ja. Fick diese Welt, Digga, wie Donald Trump, ja. Ja, ja, ich fick diese Welt, ja. Fick diese Welt macht mich krank, ja. Ja. An mir kommt die jetzt nicht mehr vorbei, so als wäre ich Jerome Bourdain, ja. Ja. Du bleibst eine Fotze, du kommst mit dem Bullen und ich komm mit der Gang, ja. Ja, ja, bring deine Bitch, ja. Ficke sie nicht, denn sie ist nicht mehr eng, ja. Ja. Nein, sie kommen nicht mehr klar, Digga. Mixtape für Mixtape, hab alles gespricht, ja. Ja, ja. Digga, sie kommen nicht mehr hinterher. So wie ein Gewehr. Nein, mein Leben ist nicht immer fair. Ja, nein, ich gebe nicht auf, denn ich will noch mehr. Meine Nase ist voll und der Gin ist leer. Digga, sag mir jetzt, wer von euch geht sich leer? Ja, mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Will es wissen, bring ihn her, ja. Will es wissen, bring ihn her. Sag mir, wer will hier Beef mit dem Brass? Ich verticke mein Tasch und vergifte die Charts. Keine Frage, keine Gnade. Meine Scheine sind lila wie Ufo-Zare. Fick die Lage! Bra, ich schieß mit Schafe. Brrrr, auf euch Imitate. Schnapp mir die Gage, der Bra ist in Rage. Mach alles kaputt wie deine Plantage. Alles kaputt wie deine Visage. Weil du schreibst mir zu viel Kommentare. Schreib Scheiben aus Chile, hier Bra probiere. Damit ich paar Batzen verdiene. Gib mir die Scheine, ich fick deine Liebe. Um mich und Bra, das stabile, stabile. Komm mit bra bra bra. Es macht bra bra bra. Kein bla bla bla. Kein bla bla bla. Räum euch aus dem Verkehr. Wer will es wissen, sagt wer. Wer? Sag mir jetzt wer, bra. Von euch kleinen Nuttenkindern trägt so viel Herz, dass er sich im Nissan versteckt, ha? Zwei Nächte pisst aus dem Fenster. Straßenobservation, Racheoperation. Dein Kopf werd ich holen, jeder muss ja ganz bald schlafen. Thema Wechsel, Caesar flex auf Ledersessel. Bader lächelt mir zu, Shaitan hetzt auf mein Blut. Mein Benz war verflucht. Doch komm mit Ballermann aus Koko. Oh man, sieht Absperrband an Wohnung. Kapital 361 UFO.